laufe so dahin, denk an alles und nichts. Träum einen Stein mit dem Fuß vor mir her. Da wach ich auf durch hundert helle Stimmen. Stimmen, die ausgelassen durcheinander schreien. Kindheit, schöne Zeit, Zeit der bunten Träume. Da ist ein Groschen noch so viel wie 10 Mark. Und ein Tag so lang wie eine Woche. Da steh ich nun auf meinem alten Spielplatz und habe das Gefühl, 5 Jahre alt zu sein. Ich wäre fast mit reingestiegen in diese Kiste mit gelbem Sand. Kindheit, schöne Zeit, Zeit der bunten Träume. Da ist der Groschen noch so viel wie 10 Mark. Und ein Tag ist so lang wie eine Woche. Um mich herum. Da wird es Zeit für mich zurückzukehren. Aus einer schönen Vergangenheit. Kindheit, schöne Zeit, Zeit der bunten Träume. Da ist ein Groschen noch so viel wie 10 Mark. Und ein Tag ist so lang wie eine Woche.